Ein deutsches Märchen. Oliver Twist. Die Welt ist ein seltsamer Ort. Geplagt von den Bösen und gerettet von den Guten. Unsere Geschichte führt uns zu beiden. Dies ist die Geschichte von Oliver Twist, der in einer regnerischen, stürmischen Nacht in ein Waisenhaus in der Stadt Mudford gebracht wurde. Ich habe dieses arme Kind gefunden. Bitte nimmt es auf. In Ordnung. Oliver Twist lebte die ersten 10 Jahre seines Lebens im Waisenhaus. 10 Jahre ohne Familie, ohne jemanden, der sich wirklich um ihn kümmerte und fast ohne Essen. Das ist einfach zu wenig. Vor Hunger konnte ich gestern Abend kaum schlafen. Wir müssen mehr verlangen. Von wem denn? Der Koch schlägt uns, wenn wir fragen. Ich habe einen Plan. Wer den halben Stock bekommt, wird mehr verlangen. Okay. Okay. Okay. Bitte, Sir. Ich will noch mehr. Was hast du gerade gesagt? Sir, ich will noch mehr davon. Ich werde dir zeigen, mehr zu bekommen. Lass ihn los. Du lehnst dich gegen mich auf? Dann wirst du für Twist bezahlen. Oliver wurde nicht nur dafür bestraft, dass er nach mehr Suppe gefragt hatte, sondern auch gleich aus dem Arbeitshaus geworfen und als Lehrling zu einem Zimmermann geschickt. Hier, Oliver, dort wirst du arbeiten. Noah, dieser Junge kommt in deine Verantwortung. Ihr teilt euch dein Zimmer und du bringst ihm unsere Kunst bei. Ja, Sir. Also, was haben wir hier? Eine kränkliche kleine Kreatur. Von welchem Nutzen wirst du für mich sein? Mein Zimmer mit dir teilen? Komm schon, niemals. Also, verstanden? Dann sage ich es Mr. Sowerberry. Wirklich? Was in aller Welt? Mr. Sowerberry? Mr. Sowerberry? Ich habe gesehen, wie der neue Junge Noah geschubst hat. Ich fiel über einen Stock und die Klinge hätte mich fast getötet, Sir. Aber Sir... Genug, Oliver. Wenn ich jemals wieder höre, dass du dich so verhältst, werde ich mich persönlich um dich kümmern. Verstehst du? Gewöhn dich besser daran. Das Waisenhaus hat dich 7 lange Jahre geschont. Oliver sammelte seine Sachen und lief in der Nacht umher. Er lief für Wochen bei Wind und Regen. Er machte sich auf den langen Weg in die Stadt London, weit weg vom Waisenhaus und weit weg von Mr. Sowerberry und vom schrecklichen Noah. Süße, klebrige Croissants für nur 5 Pence pro Stück. Für nur 5 Pence pro Stück. Junge, verschwinde von hier. Los, iss es. Der hier geht auf mich. Ich danke dir. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Neu in London? Ja. Ich bin Jack. Sie nennen mich den kunstfertigen Schwindler hier. Wie heißt du? Mein Name ist Oliver. Oliver Twist. Weggelaufen? Keine Sorge, Oliver. Ich kenne einen Mann, bei dem du kostenlos unterkommst. Komm mal mit. Danke. Jack brachte ihn zu einem Mann namens Fagin, der in einem abgelegenen Teil Londons lebte. Jack und einige andere Kinder wohnten auch bei ihm. Mach auf, ich bin's. Wer ist das bei dir? Das ist Oliver Twist. Er ist in Ordnung. Er gehört zu mir. Oliver Twist, du siehst hungrig aus. Charlie, bring ihm was zu essen. Lass mich die weglegen. Wir machen hier Brieftaschen. Setz dich. Ah, da kommt dein Essen. Oliver aß zum ersten Mal in seinem Leben eine herzhafte Mahlzeit und schlief bald ein. Morgen wird er mit euch allen losziehen. So schnell? Nun, je früher er es lernt, desto besser. Sonst kann ich ihn hier nicht gebrauchen. Sorge dafür, dass nichts schief geht. In Ordnung? Am nächsten Morgen schickte Fagin Oliver mit den Jungs zum Geschäft. Oliver hatte keine Ahnung, was das für ein Geschäft war. Er nahm einfach an, dass es zur Herstellung von Geldbörsen dienen sollte. Geh und merk dir, du musst arbeiten, um hier zu bleiben, ja? Ja, Sir. Guten Tag, Mr. Brownlow. Guten Tag, Mr. Collins. Jetzt pass auf. Dieb! Dieb! Oliver war schockiert zu sehen, dass das eigentliche Geschäft von Fagin und seinen Jungs nicht darin bestand, Brieftaschen zu machen, sondern sie zu stehlen. Jack und Charlie liefen weg. Die Leute dachten, dass Oliver der Dieb sei und begannen, ihn zu verfolgen. Kurz darauf schnappte ihn ein Polizist und nahm ihn fest. Komm her, du! Ich werde dich zum Richter bringen und du wirst gute 7 Jahre im Gefängnis verbringen. Officer, 7 Jahre? Das ist ziemlich hart, nicht wahr? Nein, der Magistrat muss an ihm ein Exempel statuieren. Das geschieht dem Dieb recht. Oliver wurde zum Gericht gebracht und dem Richter vorgeführt. Mr. Brownlow bat um Gnade für den kleinen Jungen, aber der Magistrat war streng und verbittert. Er war gerade dabei, Oliver zu 7 Jahren Gefängnis zu verurteilen, als Mr. Collins dort ankam. Sir, ich habe nichts gestohlen. Officer, Sie haben ihn vom Gelände aus verhaftet? Ja, Sir. Die ganze Menge jagte ihn, als ich zu ihm kam. Milord, 7 Jahre sind sehr hart. Stellen Sie sich nicht gegen das Gesetz, Sir. Ich verurteile den Jungen zu... Wartet, Sir. Was ist los? Sie wagen es, sich in die Angelegenheiten des Gerichts einzumischen? Verzeihung, Sir, aber dieser Junge ist unschuldig. Der wahre Dieb ist entkommen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Officer, Sie haben nicht wirklich gesehen, wie er gestohlen hat? Nein, Sir. Ha, sehr gut. Nun, dann soll er sofort freigelassen werden. Folge ihn. Mach auf. Ich habe ein Geschäft für dich. Ja? Dieser Junge, Oliver, mach aus ihm einen Dieb. Nun, er wurde bereits wegen Diebstahls erwischt. Nein, er wurde entlassen und ist jetzt bei Mr. Brownlow. Das ist so eine Erleichterung, der arme Junge. Du musst ihn zurückholen, ihn in einen Dieb verwandeln und mir alles über ihn erzählen. Wo er herkommt, wer seine Eltern waren, ob er ein Medaillon trug, als er hierher gebracht wurde. Sag es mir oder ich bringe dich selbst zur Polizei. Wir wissen nichts über Oliver, außer dass er nicht aus London kommt, sondern aus einem Waisenhaus in Mudford. Nach seiner Tortur war Oliver sehr verstört. Und es dauerte einige Tage, bis er sich erholte. In Mr. Brownlows Haus wurde er gut versorgt. Mr. Brownlow, bald geht's ihm besser. Dieser Junge fasziniert mich. Wenn er bei Kräften ist, muss ich wissen, woher er kommt, wer seine Eltern sind. Warum interessiert dich die Vergangenheit dieses Waisenjungen so sehr? Sie ist eine Freundin von mir. Mein Gott! Olivers Gesicht gleicht dem ihren. Sie könnte seine Mutter gewesen sein. Präzise, Frau Doktor. Sie war eine Freundin der Familie. Ich habe seit über 10 Jahren nichts mehr von ihr gehört. Oliver wurde stärker und Fagin hatte Jack gebeten, bei Mr. Brownlow Wache zu halten, damit sie Oliver entführen konnten, sobald er aus dem Haus kam. Eines Tages gab ihm Mr. Brownlow Geld und bat Oliver, einige Bücher in die Buchhaltung zurückzubringen. Ist unser Sohn. Nur im Moment sehr wütend. Wir werden ihn nach Hause bringen. Komm, Sohn. Wir werden dir die neuen Schuhe besorgen. Jetzt komm mit nach Hause zum Essen. Fagin brachte Oliver zu sich nach Hause und plante in dieser Nacht einen Raubüberfall, um Oliver zu einem Dieb zu machen, genau wie er es Monks versprochen hatte. Lasst ihn los! Nein, Nancy. Er wird beim Raub mitmachen. In dieser Nacht nahm Fagin Oliver mit, um in ein großes, wohlhabendes Haus einzubrechen. Steig durch das Fenster und öffne die Tür von innen. Wenn du es nicht tust, hast du keine Vorstellung davon, wie schwer ich dich dafür bestrafe. Los, geh jetzt! Wer ist da? Wer ist im Haus? Renn! Dieses Haus gehörte Frau Rose Mayfield und sie war voller Mitgefühl, als sie Olivers erbärmliches Gesicht sah. Sie kümmerte sich um Oliver. Eines Tages erhielt er seltsamen Besuch. Es geht um Oliver. Er soll heute um Mitternacht zu London Bridge kommen. Oliver, weißt du etwas darüber? Nein, Miss. Es klingt aber so, als wäre die Frau Nancy von Fagins Gang. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Wer? Mr. Brownlow. Er war sehr nett zu mir, als ich bei ihm war. Oh, Mr. Brownlow ist ein Freund der Familie. Ich werde sofort mit ihm sprechen. Also sprach Mrs. Rose mit Mr. Brownlow und er stimmte zu, in dieser Nacht zur London Bridge zu gehen. Nancy wartete dort bereits. Mr. Brownlow! Sie sind Miss Nancy? Ja. Sie wollen uns etwas über Oliver Twist erzählen? Ja. Es gibt einen Mann namens Mr. Monks, der entschlossen ist, Oliver in einen Dieb zu verwandeln. Und er wollte auch etwas über Olivers Eltern und einen Medaillon erfahren. So fuhr er zum Waisenhaus nach Mudford. Warum er das machen will, kann ich nicht sagen. Sehr gut, Miss Nancy. Danke. Ich werde das überprüfen lassen. Also rief Herr Brownlow den Büttel des Waisenhauses an und ließ Monks in sein Büro kommen. Also, ein Medaillon wurde von der Person mitgegeben, als er dir Oliver als Baby gab. Ja, Sir, so ist es. Agnes, also hatte ich recht. Oliver ist der Sohn meiner Freundin Agnes. Darf ich gehen, Sir? Du hast das Medaillon des Jungen behalten, es ihm gestohlen. Du hast den Kindern im Waisenhaus nicht genug Essen gegeben und Oliver rausgeworfen, nur weil er nach mehr Suppe gefragt hat. Wie kannst du es wagen? Es tut mir so leid, Sir. Männern wie dir, die Kinder bestehlen, kann man nicht trauen. Du bist nicht mehr der Büttel für Mudford. Ich werde dich ins Gefängnis stecken lassen. Sir. Bringt ihn weg. Warum wolltest du, dass Oliver ein Dieb wird? Weil er mein jüngerer Bruder ist und mein Vater gesagt hatte, dass wenn einer von uns Brüdern etwas gegen das Gesetz tut, unser ganzer Anteil des Vermögens an den anderen Bruder gehen würde. Du wolltest also, dass dieses kleine Kind ein Dieb wird, damit du sein Geld behalten kannst? Schäm dich, Monks. Dadurch hast du das Gesetz gebrochen. Auch du wirst ins Gefängnis gehen und dein Vermögen wird an Oliver weitergegeben. Miss Rose, Oliver ist der Sohn deiner Schwester Agnes. Oh, Oliver. Oliver, du bist ein wohlhabender Junge. Du sollst eine Familie bekommen. Ich will dich als meinen Sohn adoptieren, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, das würde mich sehr freuen. Nur eine Bitte, Sir. Was denn, Oliver? Bitte nutzen Sie das Vermögen, das ich jetzt habe, um den Kindern im Waisenhaus und den jungen Fuggins Bande zu helfen. Ich bin so stolz auf dich, Oliver. Und mach dir keine Sorgen. Ich werde dafür sorgen, dass alle Jungs zur Schule gehen und lernen, gut und großzügig zu werden, genau wie du.